an den deutschen Mond 1920. Guter Mond, du gehst so stille durch die Abendwolken hin, siehst die lange Äppelziele und die Venuspriesterin. Siehst Passanten und die Bummler und die bösen Geldscheinschummler, bist das alles schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, siegelst langsam ob den Dächern, siehst den Fenstern der Büros, wo die Akten in den Fächern flüstern, wir sind Gustav Nosken los. Siehst den Fenstern der Kasernen, wo sie schwarz-rot-gold entfernen, bist das alles schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, kugelst dich am Firmamente über unsere große Stadt, siehst die dicke, schwere Rente, die der Erich Ludendorff noch hat. Siehst auch nächstens, wenn es später manche freien Hochverräter, bist das alles schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, aber käme plötzlich einmal einer, der trotz Lärmen drohend und Gezisch schlüge wie noch bisher leider keiner mit der Faust auf unseren grünen Tisch, sagt er, Militär kann gehen, ei, dann bliebst du sicher stehen, denn das bist du nicht gewohnt.